from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Mann, ich will einfach nur ins Bett. Ich so, nein, wir gehen jetzt hier um die Ecke zu der Tante mit dem Fahrrad und dann kaufen wir uns die Nudeln. Geil. Ob du willst, ich. Ey, und dann haben wir tatsächlich noch eine halbe Stunde später die zweite Packung Nudeln aus. Genauso wie ich mir aus der Altstadt besoffen zwei Döner mitnehme, weil ich denke, der andere muss ja am nächsten Morgen total überragend noch schmecken und dann immer angewidert den Kühlschrank aufmache und den sofort wegschmeiße. Bah, ich habe den Kühlschrank aufgemacht, alles roch nach Zwiebeln, die ganze Wohnung. Den sofort in den Müll getan, sofort den Müllbeutel draußen in den Müll getan, weil ich es nicht ausgehalten habe. Oh Mann. Ja, und dementsprechend sind wir so ein bisschen over und es regnet hier heute, insofern passt mir das eigentlich sehr gut. Irgendwie müssen wir uns nachher noch auswählen. Das ist ja auch so, wir hatten mal kurz so einen kleinen Frühlingsanfang. Letzten Donnerstag war super schön, da saß ich aber den ganzen Tag in einem Termin. Und jetzt ist grau, Regen, 12 Grad, nervig, nix tut sich draußen, alles still. Ja, scheiße. Aber so ist das manchmal am Sonntag. So dafür hast du natürlich wenigstens ausgeschlafen bis 7 Uhr morgens. Ja. Schön morgens ein Schmerzmittelsalat. Ich war beim Brunch und es gab eine Schmerzmittel-Flatrate. Ja. Schön Müsli mit bisschen Free Flow. Ja. Free Flow Schmerzmittel. Free Flow Schmerzmittel. Schnappen wir auch einfach unsere Handys und gucken unseren eigenen Podburner. Ja, echt, wie oder viel Fieder. Ist es denn jetzt? Was haben wir denn so gemacht? Eieiei. Alright. Do it. Guten Morgen und herzlich willkommen bei From Downtown, einem NBA und Basketball Podcast, Folge 90. Zwei Wochen lang haben wir nicht miteinander gesprochen. Wir haben tatsächlich gar nicht miteinander gesprochen, nachdem wir das letzte Mal zu dritt aufgenommen haben mit dem Dennis von den Go2Guys. Das war jetzt nicht der Grund, warum wir danach eine Pause eingelegt haben. Krasses Hangover. Ja, hatte andere Gründe, aber jetzt sind wir wieder am Start. Es ist hier in Deutschland gerade Sonntagmorgen, 9.15 Uhr, wie Jan und Olli immer sagen. Ein ganz normaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig, eurem NBA und Basketball-Podcast. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Checkt facebook.com/basket oder die Webseite basket.de. Hello, ja, auch von mir. Ich glaube, das ist so von den 90 dann so der dritte oder vierte Hangover-Podcast, könnte man sagen. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit es nochmal mit reinschneiden, aber ich war gestern bei einem Free-Flow Sangria Brunch. Das Prosecco für 2,5 Stunden, dann gab es einen Kaffee in between und abends bin ich nochmal auf so eine kleine Free-Flow-Geburtstagsparty gegangen. Und dementsprechend haben mich vielleicht so diese Nudeln gerettet, die ich auf der Straße gegessen habe, zwei Packungen davon oder vielleicht auch nicht. Das liegt sehr nah beieinander. Aber ich sitze auf der Couch. Ja, das muss immer sein, wenn man ordentlich getrunken hat, dass man am selben Abend noch was isst, sonst wird's am nächsten Tag doppelt schlimm. Ja, mir geht's gut. Ich hatte, glaube ich, am Karnevalswochenende hatte ich so einen schlimmen Kater, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich bin einfach so, ich habe es gerade in unserem Vorgespräch senile Bettflucht genannt. Ich bin einfach so heute Morgen um 6:45 aus dem Bett gefallen. Ich weiß auch nicht warum. Naja, genug von unseren Wehwehchen. Eben, aber fangen wir doch direkt mal an. Wir sind ja nicht nur der unregelmäßigste Basketball-Podcast, sondern auch der ehrlichste. Und wir können es ja wohl direkt mal beim Namen nennen, weil ich glaube, dass es euch, zumindest bei einigen von euch, ähnlich gehen wird. Ich habe es die Post-All-Star-Fatigue genannt. Mhm. Und ich glaube, man fällt ja so ein bisschen teilweise in ein Loch, gerade wenn man jetzt wie wir halt so hardcore die NBA verfolgt und wirklich sich permanent irgendwelche Boxscores und Analytics reinzieht, dann kann es doch sein, dass 82 Spiele ein bisschen lang sind auf die Dauer, oder? Mhm. Ja, bei mir hat das tatsächlich noch damit zu tun, das hatte ich dir unter der Woche mal bei WhatsApp geschrieben, dass die dass ich wieder eine Saison zum Weinen von meinem Verein, von den New York Knicks, ertragen muss. Und insofern, wenn das Playoff-Race für die dann gegessen ist, dann ist bei mir automatisch so ein bisschen die Luft raus. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja auch Fan der NBA. Aber auch da ist es so, dass gerade so ein bisschen, die Amerikaner nennen das im Sommer immer die Dog Days, wo nicht so viel los ist. Das ist bei mir gerade so der Fall. Klar ist das Playoff-Race echt spannend, aber irgendwie ist das so bei mir, ja, bis zum All-Star-Race, weiß nicht, geht's irgendwie richtig ab, man freut sich drauf. Jetzt gerade ist so eher die Phase so, ja gut, die letzten 10 Spiele, alle möglichen Spieler werden gerestet und eigentlich können endlich die Playoffs losgehen. Ja, weil man kennt die Teams eigentlich jetzt gut genug, weißt du, man hat durch den League Pass halt schon eigentlich einen sehr guten Überblick. Natürlich bewegt sich alles, es gibt andere Matchups, verletzungsbedingt wird sich angepasst. Aber generell finde ich, ist das schon eine known commodity irgendwie, dass man sagt, okay, jetzt möchte man ein bisschen anderen Look sehen und das kommt dann eben erst in den Playoffs und ich gebe dir da absolut recht. Bei mir ist es jetzt nicht ganz so gewesen, das war eher beruflich bedingt, dass ich nicht so viel sehen konnte. Aber es ist, 82 Spiele sind echt einfach zu lang und vielleicht springen wir da direkt mal mit rein. Du hast von deinem Besuch in den Staaten erzählt, wie du dann eben auch die Golden State Warriors gesehen hast und wie verbindet man das? Jetzt werden gestern Nacht hat Cleveland haben im Prinzip ihre vier besten Spieler auf der Bank sitzen lassen, die haben nicht gespielt. Der gute alte DMP Rest. Das steht teilweise in der Kritik. Natürlich hat das monetäre Gründe, weil man die Liga vermarkten möchte. Und wenn man dann eben, wie gestern zum Beispiel, Cleveland gegen die Clippers Tickets holt für hunderte von Dollars und dann im Prinzip die vier, fünf, sechs besten Spieler nicht sieht, ist das natürlich frustrierend. Aber es gibt noch eine andere Seite und die ist die von den Teams. Inwieweit, wie positionierst du dich da? Wie stehst du da, was so Rest betrifft? Macht das Sinn für dich? Kannst du das nachvollziehen? Oder? Ja, also bei, das sind so ein paar Punkte, die ich da für diskussionswürdig halte. Einmal bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Cleveland. Ich kann das total nachvollziehen, dass nichts anderes in dieser Saison zählt als der Titel und alle anderen Sachen sich diesem Ziel unterordnen müssen, wie dann zum Beispiel auch verschiedene Spiele oder Matchups in der Regular Season. Gerade jetzt im Fall von LeBron finde ich aber, dass man während der Saison hätte gucken müssen, dass er vielleicht nicht an die 40 Minuten spielt, dann gäbe es für mich auch keinen Grund, ihn dann komplette Spiele rauszunehmen. Das gesagt, kann man das natürlich trotzdem machen, gerade bei Spielen, die einem nicht so wichtig sind, muss dann aber wieder sagen, was ich dann nicht okay finde, ist wirklich 3, 4, 5 Spieler auf einmal sitzen zu lassen. Du hattest es gerade angesprochen, ich war letztes Jahr im November in San Francisco und habe mir da die Golden State Warriors angeguckt und ich habe halt auch 90 Euro fürs Ticket bezahlt, relativ weit oben, das war jetzt nicht irgendwie einer der besten Seats und ich wäre echt angepisst gewesen, wenn jetzt Klay Thompson, Draymond Green, Steph Curry und Durant gesessen hätten. Weißt du, wenn jetzt einer mal sitzt, kann ich das nachvollziehen und im nächsten Spiel sitzt vielleicht der andere. Aber direkt 4 Leute oder 3 Leute runterzunehmen, finde ich doch dann arg, ja, irgendwie schon ein bisschen Betrug an den Fans, weil man darf nicht vergessen, dass die Spieler selber jetzt so viel Kohle kriegen durch die Fernsehverträge. Und so ein Spiel wie, das war glaube ich vor 2 oder 3 Wochen, San Antonio gegen Golden State, wo beide Mannschaften ihre besten Spieler komplett gesessen haben in einem Spiel, was national auf ESPN übertragen worden ist. Da würde ich halt als Sender auch sagen, ey, Moment mal, ich habe euch so viel Kohle in den Rachen gesteckt mit den neuen Fernsehverträgen, in der Hoffnung oder in der Antizipation, dass natürlich dann die Stars auch spielen, wenn ich die Spiele live für die ganze Nation übertrage. Und trotz dessen, dass die Spieler monetär so krass davon profitieren, bleibt ihr alle sitzen. Also das finde ich nicht in Ordnung. Einer ab und zu immer wieder kann ich verstehen. Alle zusammen finde ich total affig. Das stimmt. Das ist halt dann mehr oder minder auch ein moralisches Argument, was man hat. Aber ich glaube, dass es, was Regularien betrifft, da nicht wirklich eine Lösung für gibt. Wie willst du denn das festlegen, dass eben Trainer das machen? Dann sagen sie eben nicht DNP Rest, sondern irgendwie, okay, Plantar Fasciitis oder irgendwie anderes Wehwehchen. Dann sagt er halt, okay, sore wrist oder sonst irgendwas und dann ist er halt nicht mit dabei. Insofern wird es immer möglich sein, dass die Trainer das machen oder die Teams. Es ist eher eine moralische Frage. Auch interessant ist für mich, macht es eher Sinn, 75 Spiele zu spielen oder 77 anstatt 82 im Jahr oder 33 anstatt 36 Minuten pro Spiel. Das ist eine Frage, die sogar auch schon ein bisschen wissenschaftlich, glaube ich, beobachtet worden ist, inwieweit man da eine Regeneration erlauben kann, wenn man irgendwie 3 Minuten pro Spiel weniger spielt. Die meisten Spieler, glaube ich, sehen das eher so, dass sie lieber 3 statt 4 Spiele pro Woche haben wollen, anstatt dann eben nur ein paar Minuten mehr auf dem Parkett, weniger auf dem Parkett zu stehen. Das finde ich sehr interessant und ich glaube, das ist auch so ein Trend, der mittlerweile ein bisschen dahin geht. Ich meine, dass LeBron trotzdem viel zu viele Minuten zum Beispiel spielt dieses Jahr, ist eine Sache. Ein anderes Extrem ist zum Beispiel, dass Kawhi, glaube ich, nur 32 Minuten pro Spiel spielt. Das wird schon sich bemerkbar machen in den Playoffs, dass man dann halt sagt, okay, jetzt kannst du auch auf 40, 39, ein halb hoch. Ja, also ich finde, da gibt's auch gar keine einfache Lösung, weil genau diese Verkürzung der Saison in puncto Spiele, das wurde ja auch schon oft angesprochen. Wir hatten dann ja schon mal auch den Test, wenn du dich erinnerst, ich glaube in der Preseason war das mit 10-Minuten-Quartern zu spielen. Das finde ich aber, ne, gerade auch wir, die viel zu lange Memory Lane nicht mehr gemacht haben, aber die auch gerne mal zurückgucken, dann lassen sich halt Sachen super schwer vergleichen und ich finde, dann ist es teilweise auch ein ganz anderes Spiel. Wenn man jetzt sagt, man macht die Saison einfach 2-3 Wochen länger, um eben Back-to-Backs aus dem Weg zu gehen, dann glaube ich, wird das, was wir aktuell haben, so ein bisschen diese Regular-Season-Müdigkeit, die wird dann noch schlimmer, wenn man noch mal einen Monat mehr hat, in dem Regular-Season-Spiele stattfinden, die im Zweifel gar nicht mehr für Standings teilweise wichtig sind. Also, ja, einfach ist das nicht, aber ich glaube schon, dass vielleicht, also so extrem wie jetzt, ist es mir noch nie vorgekommen, vielleicht auch einfach nur, weil die öffentliche Diskussion jetzt dahin geht, aber ich finde schon, dass Adam Silver und Co. da nicht eine perfekte Lösung, aber zumindest eine Antwort irgendwie drauf haben müssen, weil am Ende des Tages funktioniert die NBA durch Kohle. Ja, also ich gebe dir da absolut recht. Ja. Interessant ist eben, dass wir als Fans es sofort verwerfen, diese 10 Minuten Viertel einzuführen, eben aufgrund der Vergleichbarkeit, die wir einfordern, der Statistiken, der Spiellänge. Ich glaube auch von Trainerseite ist das schwierig, was Auswechslungsmuster betrifft und Routinen. Gleichzeitig ist das natürlich die einfachere Lösung, wenn man sich das Geld anschaut, weil der Umsatz ist natürlich dann immer noch derselbe. Du kannst, du hast dieselben Ticketerlöse, du hast dieselben Erlöse im Fernsehen, jedenfalls ungefähr, wenn dann die Werbung gleich bleibt. Das ist eine Sache. Da kommen wir aber auch schon wieder in eine andere Diskussion rein. Wie kann es sein, dass ein 48-minütiges Spiel irgendwie über 2,5 Stunden im Fernsehen übertragen wird? Das ist wirklich und das ist auch für mich, ehrlich gesagt, ich gucke kaum live. Klar, das ist auch wegen dem Zeitunterschied. Aber ich finde es super, dass du halt einfach diese ganze Scheiße halt rausnehmen kannst. Auch sogar die ganzen Timeouts und wie viele Timeouts genommen werden müssen. Ich meine, das ist ja auch eine verrückte Sache, dass es nicht an den Coaches ist, die Timeouts zu nehmen, sondern dass teilweise dir vorgeschrieben wird, okay, jedes Viertel muss es so und so viel Timeouts geben, damit du halt deine Bud Light Werbung siehst. Und das ist für mich schon eine Sache, die ein Dilemma ist, aber die irgendwann adressiert werden muss. Ja, letzter Punkt von mir da vielleicht noch. Die NBA hat ja versucht, im vierten Viertel durch diese im letzten 2-Minuten-Korridor diese Schiedsrichterentscheidungen, die nochmal wiederholt werden und nachgeguckt werden, das irgendwie ein bisschen zu verkürzen durch dieses wie nennen die das denn? Irgendwie Replay Center oder so, glaube ich. Ja. Das ist meiner Meinung nach völlig in die Hose gegangen, weil ich sehe da überhaupt gar keinen Unterschied. Die stehen da teilweise immer noch 3 Minuten vor dem Ding. Und zusätzlich gibt's dann noch von jedem Trainer 4 Timeouts. Also so ein viertes Viertel geht auch gern mal eine Dreiviertelstunde, wenn es ein enges Spiel ist. Und da finde ich, das ist wirklich nicht anzugucken. Definitiv. Also interessante Diskussion. Wäre auch mal interessant zu hören, wie ihr das so seht. Ich sehe das tendenziell ein bisschen entspannter. Das liegt natürlich auch daran, dass ich eben nicht so unsub ausgebe, sondern hier auf der Couch sitze und sehe, okay, dann gucke ich mir eben nicht das Spiel an, wenn die halt nicht mitgespielt haben. Aber es ist eine Sache, die sicherlich in der nächsten Zeit aktuell bleiben wird. Kommen wir vielleicht ein bisschen zum Sportlichen, was wir heute machen werden. Wir gucken uns ein bisschen die Playoff-Standings an und potenzielle First-Round-Series. Die letzten beiden Male haben wir ein bisschen sehr uns eher auf die schlechten Teams fokussiert. Das ist jetzt andersherum. Heute reden wir ein bisschen über die besseren. Und interessant ist ja, vielleicht steigen wir da direkt mal ein, wenn man sich die jeweiligen Conference First Seeds anschaut, also die bestplatzierten Teams aus den jeweiligen Conferences. Wie wichtig findest du denn, ist die besagte First Seed jetzt in beiderlei Hinsicht? Mittlerweile haben wir die Spurs die Warriors eingeholt. Boston ist auch recht nah an Cleveland dran. Insofern wäre es interessant zu wissen, deinerseits, wie viel Bedeutung du dem beimisst. Also normalerweise, das ist echt ganz witzig, normalerweise so am Anfang der Saison hätte ich gesagt, ey, Cleveland kann das doch scheißegal sein, die können auch Fünfter werden, die marschieren da trotzdem durch. Aber irgendwie habe ich das, also ich will nicht sagen, dass Cleveland im Osten schlagbar ist, aber so hundertprozentig unverwundbar sehe ich sie gerade nicht. Und Golden State hat auch irgendwie ohne Durant jetzt gezeigt, dass sie den ein oder anderen Flaw irgendwie doch haben und vielleicht schlagbar wären. Und wenn die Standings jetzt so sind, wie sie jetzt sind, würde ich an Clevelands und Golden States Stelle im Eastern respektive Western Conference Final nicht unbedingt zu einem Spiel 7 nach Boston oder San Antonio fahren wollen. Also da wäre es mir doch recht wichtig, dass der Heimvorteil auf meiner Seite bleibt, ehrlich gesagt. Ja, vor allem, wenn man sich jetzt nicht nur die erste Serie anschaut, sondern auch die zweite. Es ist natürlich recht klar, dass du als Erstplatzierter im Prinzip den leichteren Weg in die Conference Finals hast. Mhm. Das ist auf jeden Fall der Fall, wenn du in den Westen guckst zum Beispiel. Klar, das ist sehr Matchup-basiert, aber ich glaube trotzdem, dass Golden State in dieser Hinsicht sehr viel lieber Erster sein würde. Ich meine, mittlerweile haben sie auch wieder ein ganz gutes Polster von 2,5 Spielen. Dadurch, dass San Antonio, glaube ich, ja gegen was Portland verloren hat. Das war übrigens auch sehr kurios. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Portland liegt mit 2 Punkten vorne und Ginobili ist an der Linie für 2 Freiwürfe. Mit 3 Punkten liegt Portland vorne und Ginobili will eigentlich beide treffen, verwirft den ersten und will dann, weil es nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr sind, den zweiten extra verwerfen, damit sie einen Offensive Rebound bekommen und eventuell eine Chance auf einen Dreier. Und wirft halt wirklich mit einem verrückten Winkel auf den Korb einfach und feuert den Ball gegen den Ring. Der Ball fliegt hoch und geht rein. Und das ist Shooter's Touch. Und das war im Prinzip dann das Game. Ja, genau. Shooter's Touch hat ein bisschen zu viel Englisch am Ball gehabt. Also das war echt kurios. Aber es ist sehr interessant zu sehen. Natürlich auch gucken Teams weiter unten in den Standings ein bisschen bang. Was Memphis zum Beispiel betrifft, die jetzt den 6. Rang an Oklahoma City verloren haben. Ich glaube, die hätten kein Problem damit, eher Golden State zu spielen. San Antonio hat seit Jahren, glaube ich, nie ein Spiel verloren gefühlt gegen Memphis. Insofern ist das schon eine Sache, die natürlich dann auch die anderen Teams beeinflusst. Was den Osten betrifft, finde ich es in der Tat sehr interessant. Gerade jetzt auch, wenn man sich den 3. und den 2. Rang anschaut. Ich glaube, dass Washington es sehr, sehr gerne hätte, erstmal 2 andere Runden zu spielen potenziell, bevor man auf Cleveland trifft. Und dafür müsste man eben Zweiter werden. Die sind auch im Tiebreaker vorn, haben jeweils, glaube ich, 2-1 die Serie für sich entscheiden können gegen die anderen beiden Teams, also gegen Cleveland und Boston. Das ist sehr interessant. Meinst du, dass da, also ich habe jetzt nicht die restliche Schedule im Kopf, aber meinst du, dass Washington eine Chance hat, noch an Boston ranzukriechen in den letzten 13, 14 Spielen? Ja, es sind ja nur 2 Spiele Abstand und ich glaube, Washington hat in den letzten, also die sind ja katastrophal in die Saison gestartet, aber jetzt, wie die vor allem nach dem Winter, nach der Weihnachtspause sozusagen, wie die da aufgeholt haben, absolut. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die noch auf 2 gehen. Ich sehe auch tatsächlich Washington und auch den Drittplatzierten im Westen, Houston, als brandgefährlich. Ich glaube nämlich auch, dass Cleveland würde wahrscheinlich eher Washington spielen wollen, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Golden State nicht unbedingt Houston spielen will. Deswegen glaube ich schon, dass der 2. oder 3. Platz hinterher schon sehr wichtig sein wird für das, was dann auch in den Eastern Conference Finals passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass Washington das schaffen kann. Halt aber Boston doch für recht stark. Wenn ich jetzt mal gucke, ich habe tatsächlich nicht so viel Basketball geguckt in den letzten Tagen. Ich scroll mal gerade mal ein bisschen zurück, aber es Scheint doch so, ja, dass Boston auch ein paar Spiele, drei Spiele jetzt in Folge gewonnen hat, genau. Ich glaube, zwei Punkte, die für Wizards und für einen potenziellen Postseason-Run von den Wizards sprechen. Der erste ist erstmal, sie haben nicht mehr Randy Whitman. das ist schon mal ein großer Vorteil, auch wenn Scotty Brooks nicht unbedingt ein Wizard ist. Haha. Oha. Wortspiel, was Halbfeld-Basketball betrifft, das hat er, glaube ich, ein bisschen schwieriges Umfeld natürlich auch gehabt bei Oklahoma City mit sehr ISO- und balldominanten Spielern in Durant und Westbrook. Aber natürlich ist das ein absolutes Upgrade, gerade für die Postseason und eben verkürzte Rotationen. Sie haben eine extrem gute 5- bis 7-Mann-Rotation, muss ich sagen. Insbesondere die Starting Five ist extrem solide. Ich habe mal ein Stat gesehen, das ist, glaube ich, jetzt auch schon eine Woche her oder so. Aber ich glaube, was die Effizienz betrifft und so das Plus-Minus, ist es tatsächlich die zweitbeste Fünferkombination in der gesamten Liga. Hinter Golden State. Und das ist natürlich sehr interessant zu sehen. Gerade was das Guard-Duo betrifft, könnte es also Thomas hust und große Probleme stellen. Man hat das gesehen, wenn ein Team einen Point Guard hat, insbesondere der eine Defensivallergie hat. Isaiah Thomas ist definitiv da zu nennen. Er ist einer der schlechtesten Defensivspieler der ganzen Liga, aber eben auch Kyrie Irving. Dann ist es schwierig, wenn du die nicht verstecken kannst. Denn mit dem Backcourt kann man sie in der Tat nicht verstecken, sowohl Beal als auch Wall. Und das wäre sehr interessant, dass im potenziell 7 Spielen zu sehen. Ich glaube aber dennoch, dass sowohl Kyrie Irving als auch Isaiah Thomas gar nicht auf John Wall decken würden. Ich kann mir vorstellen, dass die beide auf Beal gehen würden und dann Avery Bradley bei Boston oder J.R. Smith, wenn er denn seine Defensivleistung aus den letzten Finals oder Playoffs nochmal zeigen kann, wonach es im Moment leider nicht aussieht, aber dass die beiden John Wall decken würden, weil ich glaube, dann am Ende des Tages nimmst du lieber ein gutes Spiel von Bradley Beal in Kauf als ein sehr gutes Spiel von John Wall. Aber sehen wir mal dann. Sag mal, was ist denn eigentlich mit den Toronto Raptors? Also noch vor. Ja, sie gucken natürlich noch mit rein, nur ohne Kyle Lowry ist das natürlich ziemlich schwierig. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt unbedingt so weit nach oben gucken können. Sie haben tatsächlich mit Ach und Krach den 4. Rang erstmal gegen Atlanta verteidigen können. Ich glaube, sie haben ein Head-to-Head-Matchup gewonnen gegen Atlanta und haben gestern auch gewonnen. Was war das? Gegen Charlotte, glaube ich. Insofern haben sie da jetzt ein ganz gutes Polster. Aber klar, das ist recht eng und überschaubar. Washington hat, glaube ich, ich habe es eben noch mal während du sprachst mal nachgeguckt, hat noch ein recht enges Restprogramm, nur 5 Spiele zu Hause, unter anderem Spiele gegen Cleveland und Golden State, das muss natürlich nichts heißen, wie wir jetzt gesehen haben mit gestern. Trotzdem ist es auf dem Papier zumindest ein sehr, sehr schwieriges Restprogramm. Aber ich muss sagen, interessant zu sehen, vor allem auch Ibaka hat bislang einen sehr guten Eindruck gemacht, hat sich sehr gut eingefügt im Teamgefüge. Ich weiß nicht genau, was man mit Valanciunas macht. Ist wirklich so ein Achtung, wieder einmal ein schlechtes Wortspiel. Ist eher so ein Dinosaurier, Basketball-Dinosaurier auf der 5. Ja. Weil er eben nur im Post spielt, nicht super effizient ist, geht nicht wirklich so viel an die Linie. Kann man sicherlich als Rim Protector brauchen, aber als Pick and Roll Guy oder eben als L-Hoop Abnehmer ist er jetzt nicht unbedingt prädestiniert. Vielleicht verkürzt er die Rotation und spielt die Barker mehr auf der 5. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass Valanciunas in den letzten 5 Minuten in den Playoffs auf dem Parkett steht. Ich glaube, dann spielst du mit einem Großen und das ist Ibaka. Lass uns doch mal eigentlich dahin gucken, wo es noch so richtig um die Wurst geht. Und zwar Platz, na, ich sag mal, im Osten ist es eigentlich Platz 6 bis 10. Indiana, Miami, Milwaukee, Detroit, Chicago. Da kann ja eigentlich noch alles passieren. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch nicht der Einzige. Ich habe das, glaube ich, von Brian Windhorst schon mal gehört auch und ich glaube, Zach Lowe hat das auch erwähnt. Wenn Miami in die Playoffs kommt, dann muss man echt überlegen, Spoelstra den Coach of the Year Award direkt zu geben, weil mit was für einem Arsch er da teilweise irgendwie einen 10-Win oder 12 Spiele Winning Streak irgendwie rausgehauen hat, das ist echt schon absolut verrückt. mit einem Spieler, der denkt, er sei der nächste Michael Jordan in Dion Waiters, der auf einmal Game Winner links und rechts läuft, und eben Hassan Whiteside, der wahrscheinlich der unmotivierteste 100 Millionen Mann in der Geschichte des Sports ist. Er wird nicht der Letzte sein, allerdings. Das ist schon echt bemerkenswert. Goran Dragic könnte man auch als All-Star-Snap bezeichnen, spielt eine absolut solide Saison. Gerade obwohl man eben auch von Josh Richardson nicht wirklich was bekommt, lange verletzt, jetzt nicht mehr so viel in der Rotation. Sehr, sehr interessant. Ob das aber reicht, ich weiß nicht. Milwaukee wesentlich stärker. Das Problem für Milwaukee ist, dass sie auswärts super schwach sind, junges Team, und sie haben, glaube ich, weiß ich nicht, 8 oder 9 der letzten 12 Spiele auswärts. Und auch Detroit, mega Underperformer. Also können wir ja vielleicht im nächsten Pod nochmal machen. Enttäuschung des Jahres, muss man eigentlich schon Detroit auch nennen. Wenn man was die Kadertiefe betrifft, sind die eigentlich wesentlich besser aufgestellt als Miami. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen Push kommt. Aber Miami läuft natürlich auf einer Welle. Ja, also das in Miami versteht aber, glaube ich, auch in der NBA kaum jemand. Ich gucke mir mal gerade die Minuten an, die da in Miami gespielt werden. Luke Babbitt, Tyler Johnson, Rodney McGruder, Josh Richardson, James Johnson, Wayne Ellington, Willie Reed. Das sind so die mindestens 15 Minuten kriegen bei Miami, und damit stehen sie auf Platz 7. Das ist unglaublich. Aber Dion Waiters hat sich ja irgendwie verletzt. Ich glaube, er ist umgeknickt oder so. Also für die Playoffs wäre er, glaube ich, wieder am Start, aber vielleicht auch schon vorher, das weiß ich nicht. Umknicken ist ja immer so eine Sache von 3 Tagen bis 4 Wochen, kann da irgendwie alles passieren. Aber ja, du hast natürlich recht, die schwimmen auf einer Welle, und ich sehe das genauso. Man muss auf jeden Fall Spoelstra mindestens mit in die Diskussion nehmen für Trainer des Jahres, wenn er mit dieser Rumpftruppe da reinkommt. Detroit sehe ich ähnlich. Milwaukee hat im Moment einen echt guten Lauf, glaube aber am Ende, dass sie sich dann doch den Veteranenteams geschlagen geben müssen. Indiana sehe ich dick drin. Ich glaube nicht, dass Indiana da am Ende noch rauspurzeln will. Und Chicago, irgendwie ekeln die sich dann doch immer so zu 2-3 Siegen. Jetzt hat sich Dwayne Wade verletzt, hat sich den Arm gebrochen, aber ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt schlecht für das Team ist. ja, jetzt ehrlich. Also, aber dennoch. Dann spielt Paul Zipser mehr und Denzel Valentine, ne? Ja, also yes. Für Paul Zipser freut's mich natürlich, dass er mehr Spielzeit kriegt, aber dieses Team, also Rondo, dann Taj Gibson weggegeben, McDermott weggegeben, Bobby Portis, eigentlich Hoffnungsträger vor der Saison, dann aber ganz, ganz wenig Spielzeit, Mirotic öffentlich wie Sauerbier angeboten, irgendwie passt das bei Chicago alles, ja, irgendwie passt das alles bei Chicago nicht zusammen, und ich finde, das sollte nicht unbedingt mit einem Playoff-Platz belohnt werden, komplett, sondern sehe dann ich absolut genauso. Ich hoffe auch Miami. Übrigens, dass Fred Hoiberg gefeuert wird, weil dann kriege ich ein Altbier von dir. Habe ich von vornherein gesagt. Ach ja. Das ist immer noch in Play. Ich glaube, dass das auch absolut ein schlechter Fit ist. Ich glaube, Jimmy Butler hat da auch gar keinen Bock drauf. Hat das komplett schlecht gehandelt mit der Rondo-Situation, hat ihn im Prinzip aus dem Team geworfen, ist dann nicht geschafft, ihn zu traden oder irgendwie irgendwas anderes mit ihm zu machen, und hat ihn jetzt zurück in die Starting Five geholt. Derweil irgendwie Grant und Carter Williams fast gar nicht mehr spielen. Alles sehr, sehr sonderbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Chicago in die Playoffs kommt, werde ich keine einzige Minute sehen von den Chicago Bulls. Nee. Ich finde, das Team ist das hässlichste Team in der gesamten Liga fast. Ja, und das ist auch, das lohnt sich auch gar nicht. Also dann würden sie sowieso gegen Cleveland spielen, und da lacht sich LeBron doch tot. Bei Jimmy Butler bin ich mir nicht sicher, du, ob er im nächsten Jahr tatsächlich noch für Chicago spielt. Wir warten mal die Draft Lottery ab, was da alles passiert und so, ne? Also Boston ist da sowieso immer auf der Agenda, und je nachdem, wo die ziehen, wir gucken mal. Aber ich sag dir, wenn er gehen sollte, sieht es ganz, ganz düster aus für Chicago. Das Team hat nämlich extrem wenig Talent, muss aber ich ganz ehrlich sagen. Aber auch wenn er bleiben sollte, sieht's düster aus natürlich. Für Chicago. Ja, aber gut, dann hast du halt wenigstens einen Spieler, und du kannst nach wie vor auch ein 2-3-Jahres-Rebuild noch um ihn herum machen. Ich glaube nicht, dass du ihn noch mit jetzt verscherben musst, aber dann musst du halt sagen, okay, entweder wir holen jetzt hier irgendwelche Veteranen und gucken irgendwie in die zweite Runde zu kommen und machen so ein bisschen einen auf Charlotte. oder aber du sagst, hey, wieso haben wir dann Robin Lopez im Team oder einen Rajon Rondo? Wieso geben wir dann junge Spieler ab? Und auch ein weiterer Punkt, das ist jetzt vielleicht der letzte für Chicago meinerseits, Bobby Portis ist für mich auch einfach ein komplettes Beispiel, dass es nicht gelingt, einfach immer Entwicklung eines Talents zu prognostizieren, als sei es jetzt irgendwie eine gerade Linie. Ja. Weißt du? Alle sagen immer, ja, der ist 22 und der ist jetzt ganz gut. Der ist ja, der hat ja jetzt noch 6 Jahre vor sich und dann ist er halt irgendwie doppelt so gut. Weißt du? Manchmal ist die Linie halt doch gerade oder es ist eine Kurve. Und gerade was so die Talententwicklung von Bobby Portis betrifft, extrem flach und ich glaube auch nicht, dass da so viel mehr kommt. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, Chicago hat da auch seinen Teil zu beigetragen, weil wenn ich doch auf ihn setze, dann muss ich auch so konsequent sein und ihm Spielzeit geben, gerade wenn es jetzt eigentlich um nichts mehr geht. Aber egal, schon viel zu lange über dieses Drecksteam gesprochen. Ja, tut mir leid, liebe Chicago-Fans. Aber ehrlich. Ihr müsst, ja, ich sag doch auch, dass die Knicks ein Drecksteam sind, obwohl es meine Mannschaft ist. Aber auch, liebe Chicago-Fans, ihr müsst zugeben, dass man sich die Scheiße wirklich kaum angucken kann. Darf ich noch eine Frage stellen im Osten? Ich habe geahnt, dass du jetzt die Transition machen möchtest in den Westen. Antizipation. Indiana, wie sieht denn das aus? Ich habe Indiana ziemlich kaputt gemacht für verschiedene Trades und Trainerentscheidungen. Ist jetzt wieder so klassisches Indiana Middle of the Pack. Man spielt 6 Playoff-Spiele und geht nach Hause. Ja. Und Jeff Teague revisited. Ich weiß nicht, ob das so so ein großartiger Move war, im Prinzip da George Hill loszuwerden. Klar, das hat man auch gemacht, weil man weiß, wird schwer sein, ihn in der Free Agency zu halten. Das war ein Move, den ich sehr kritisiert habe, auch dass man Thad Young für einen First Rounder abgegeben hat. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt ein herausragender Move ist, gerade im Hinblick auf so die Gelder, die verteilt werden und die Value von einem First Rounder. Auch wenn es dann später ist, du kriegst erstmal 4 Jahre einen Spieler und hast im Prinzip eine Option auf 4 weitere als Restricted Free Agent. Das ist 8 Jahre Cost Control. Dafür hast du jetzt irgendwie Thad Young ein bisschen im Team und wirst 6 Platzierter. Ja. Ist denn Jeff Teague eigentlich Free Agent im Sommer? Ich glaube ja. Ich glaube schon, yes. Ja. Also wären beide Free Agent. Ja, dann hättest du. Er ist aber aus Indiana. Also er hat ein bisschen mehr Ties. Ich glaube, man hat das ja jetzt auch gesehen im Westen, im Fall von Utah. Da hat ja George Hill auch diese Verlängerung abgelehnt, à la Westbrook, wo man ihm eine Verlängerung angeboten hat, plus den gesamten restlichen Cap-Spielraum von diesem Jahr. Also er hätte da, glaube ich, über, was waren es, 4 Jahre, hätte er so 80 verdient oder so insgesamt. Ja, ich will gar nicht damit sagen, dass Jeff Teague so ein Golddigger ist oder so, der jetzt wirklich nur auf die Kohle schaut, aber ein Spieler seines Kalibers zu diesem Zeitpunkt jetzt, weil es wahrscheinlich der letzte Sommer ist, wo so richtig mit Kohle um sich geschmissen wird, sollte auf jeden Fall gucken, dass er den größten Vertrag mitnimmt, der hergeht, und ich weiß nicht, ob Indiana da bereit ist mitzuziehen oder das machen sollte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber generell bei Indiana doch auch eine schwierige Lage. Du hast ja gerade gesagt, Middle of the Pack, irgendwie nach unten geht nichts, nach oben geht nichts. Das ist dann für ihren Starspieler Paul George, der schon zur Trade Deadline irgendwie wenigstens mal kurz vorgefühlt hat, mit Sicherheit auch keine einfache Situation. Dann bliebe eigentlich nur die Konsequenz, um Miles Turner aufzubauen. Dazu fehlt aber dann noch der zweite junge Spieler, den du da eigentlich nehmen kannst, weil Glenn Robinson, der 27. ist jetzt nicht unbedingt der Starter für die nächsten Jahre. Aber er ist doch Dunk-Champion. Ja, wirklich. Innerhalb einer beinharten Competition hat er sich da durchgesetzt. Das darf man nicht vergessen. Ja. Du hast recht. Rest in peace, Walter Ellis. Ja. Ja, das stimmt. Lass uns in den Westen rüberspringen. Da finde ich nämlich, sind ein paar interessantere Teams für den 3. Platz am Start, obwohl es da jetzt gar nicht so eng am Ende ist. Sind wir beide der Meinung, dass Denver das am Ende machen wird, oder sorgen McCollum und Lillard dafür, dass Portland noch reinrutscht? Oder, lieber Phil, kommt unser 30.000-Punkte-Mann, den wir hier gar nicht genug gewürdigt haben bisher im Pod aufgrund unserer Pause, noch in die Playoffs? Dann werde ich kommt eine Woche Hangover haben, aber nur deshalb. Ich weiß zwar nicht genau, was Donny Nels mit unserem Pick anfangen will. Ich ahne, dass man ihn sofort verschifft. Insofern weiß ich nicht. War nur Spaß gerade, aber ich habe da nicht so viel Vertrauen in unser Front Office. Das wäre schon gar nicht mal so gut. Ich glaube aber, dass da jetzt auch mit Nurkic Mania in Portland der Zug ein bisschen abgelaufen ist. Man hat das gestern gesehen, leicht im Spiel gegen Philly. dass man irgendwie mit 300 Punkten Abstand abgegeben hat. Insofern glaube ich nicht, dass Dallas das jetzt noch macht. Im Gegenteil, ich kann mir vorstellen, dass Minnesota eben die Mavs noch überholen wird. Einfach auch, weil Minnesota ein bisschen unter Zugzwang ist. Das ist wahrscheinlich auch definitiv eines der Teams, die am meisten enttäuscht haben dieses ja. Jahr. Das ist, da haben wir sehr viel drüber gesprochen zu Beginn der Saison, dass das eben eine Make-or-Break-Season ist, um einen Push zu machen, zu zeigen, dass das Spielermaterial, was sie haben, nicht nur vom Talent her gut ist, sondern dass man eben sich weiterentwickelt, bestenfalls irgendwie als Achtplatzierter eine First-Round-Series spielt, damit man mal eine Feuerprobe hat für die jungen Spieler. Ich persönlich finde das sehr, sehr wichtig in der Entwicklung von möglichen Franchise-Spielern, dass man da ein bisschen in die Playoffs schnuppert. Das wird nicht der Fall sein bei Minnesota. Denver sehe ich als als durchaus talentierteres Team als Portland. Muss man sehen, ob Portland jetzt aufgrund der Offensivstärke und eben Nurkic dann noch einen Push machen können, aber ich denke, dass Denver eine gute Chance. Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich würde auch sagen, dass Denver da am Ende reinrutscht. Ich glaube auch, dass, auch wenn Golden State der haushohe Favorit ist, glaube ich, das kann trotzdem eine ganz coole Serie werden. Zumindest eine Serie mit sehr highem Score. Oh Gott, mit sehr highem Score, Mann. Mit sehr hohem Endergebnis, wenn Denver gegen Golden State spielt. Minnesota, du hast schon gesagt, die haben wir oft besprochen. Das ist für mich das interessanteste Beispiel in der NBA, wie die öffentliche Wahrnehmung sich komplett umdrehen kann. Noch vor der Saison, boah, junge Spieler. 40 Siege! Ja, Karl Anthony Towns, Wiggins, Rubio, Chris Dunn und Levine, das wird doch das Überteam und eigentlich schon der absolute Lock fürs Western Conference Finale in 3 Jahren. Sofort Rubio traden, weil Chris Dunn kann sofort starten. Ja, der kann sofort starten, das ist doch die Übergranate und auf einmal hat sich's komplett umgedreht. Bei Andrew Wiggins ist sich keiner mehr sicher, ob er tatsächlich irgendwie die Second Banana sein kann in einem Team, was weit kommen will. Rubio scheint doch besser zu sein als Chris Dunn, beziehungsweise scheint Chris Dunn irgendwie so gar nicht die Transition vom College in die NBA gefunden zu haben. Das, was man ihnen prophezeit hat, irgendwie, dass sie unter Thibs geile Defense spielen, ist auch nicht zum Tragen gekommen. Eigentlich ist es nur Karl Anthony Towns, der eine super Saison spielt und der Rest kreucht und fleucht so ein bisschen vor sich her. Also die Diskussion hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Gut, dass man auch Cole Aldridge so viel Geld gegeben hat. Auch ein Deal, der meiner Ansicht nach absolut wahnsinnig war. Aber gut, ich gebe dir absolut recht. Das ist sehr nebulös, was da passiert ist. Und ich glaube manchmal, ist das auch eine Narrative, die dann irgendwie von so der ganzen, von den ganzen Schreiberlingen verfolgt wird, die man so frequentiert hier. Und dann, wenn sich das nicht bewahrheitet, dann sind alle ganz still, weil du willst ja immer der schlaue Typ sein, der im Endeffekt alles richtig prophezeit hat. Und letztlich hat das niemand richtig prophezeit und jetzt wird nicht groß darüber gesprochen. Und dann kriegt halt jetzt irgendwie die Clippers ein Totgesang zugegeben, wieder mal natürlich eine ziemliche Enttäuschung, aber auf hohem Niveau. Also ich würde dann viel eher sagen, hey Leute, da wie wär's denn zu sagen, dass Minnesota komplett verkackt hat und auch halt dieses Powerplay von Thibs hat sich vielleicht übernommen. Weiß nicht, inwieweit man auch da intern mal schauen kann. Viele von euch werden jetzt sagen, ja hör mal, die sind an anderen Stages sozusagen. Die Clippers wollen um eine Championship mitspielen und Minnesota ist immer noch ein Team, was aufbaut. Aber dann musst du auch auf etwas aufbauen können. Und ich glaube, dass sie da ziemlich auf der Stelle getreten sind. Ja, genau. Du musst zumindest wissen, dass das jetzt die Pieces sind, um die du aufbaust. Also, und ich glaube, bei Wiggins und bei Kreuzbandriss bei Levine und Chris Dunn, da ist vielleicht das bei dem einen oder anderen das kleinere oder größere Fragezeichen. Also, witzig übrigens, ich gucke mir gerade in den Standings an, der Wechsel von Boogie nach New Orleans hat sich ja mal so richtig gelohnt, ne? Das ist genau ein Spiel besser. Yes, yes. Und das Spiel, aber das Krasse ist, wenn Sacramento jetzt weiter tankt und einen besseren Pick bekommen sollte als Philly hat ja Swap Rights. Das heißt sogar, Philly freut sich, je schlechter Sacramento ist, desto größere Chancen haben die auf den ersten Pick, weil die alle Ping-Pong-Bälle im Prinzip bekommen. Ja. Und dadurch würde dann aber unter anderem auch noch der Trade mit New Orleans noch schlechter, weil wenn New Orleans jetzt so schlecht wird, die haben ja noch eine Top-3-Protection reingebaut. Während Vlade Divac irgendwie Slivovitz getrunken hat, haben sie das unterschrieben und mit in den Vertrag gesetzt. Das heißt, stell dir mal vor, Sacramento kriegt den ersten Pick, der dann aber direkt nach Philly geht wegen den Swap Rights. Okay. Philly kriegt irgendwie einen scheiß Pick und Sacramento sitzt dann da mit dem siebten Pick und New Orleans kriegt einen unter den ersten drei, sodass sogar der Pick von Boogie Trent nicht zu Sacramento kommt. Das wäre so krass. Das wäre richtig, ey. Aber ich sag dir sowieso, dieser Draft, der hat so viele, oder diese Lottery, so viele Auswirkungen auf alles. Ich bin da, also natürlich, weil die Knicks wieder in der Lottery sind, das ist jetzt gleichzeitig traurig wie dann irgendwie auch spannend, aber so viele Auswirkungen auf alles, was passieren wird, weil ich sag mal, ne, gehen wir nochmal zurück zu Brooklyn und Boston. So ein Nummer 1 Pick bei Boston könnte bedeuten, dass sie dadurch vielleicht Paul George oder Jimmy Butler kriegen, wenn die an 3 rutschen oder an 4 oder wie auch immer. Ich glaube, sie können ja nur an 3 rutschen. So wie es aktuell aussieht, dann weiß ich nicht, ob man dafür tatsächlich so einen Franchise-Spieler abgeben würde. Bei den Lakers genau das Gleiche. Wenn die nicht in den Top 3 landen, geht der Pick nach Phoenix. Und dann ist dann ist mit dem Aufbau in LA zwischenzeitliche Euphorie mit Magic Johnson und bla bla, dann ist da auch erstmal. Da freue ich mich so drauf. Ja, dann ist da auch erstmal wieder Essig. Ich guck mir die Lotterie an und ich bin Mr. Schadenfreude. Ich will, dass der Sacramento komplett verkackt und ich will, dass die Lakers unbedingt nicht unter den ersten drei sind. Das wäre so großartig. Dann richte doch deine Voodoo-Püppchen mir zuliebe wenigstens ein bisschen auf die Knicks, dass wir unter den ersten 5 landen. Ich find's cool, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sogar einen Top-3-Pick bekämpft. Fände ich cool. Das hieße dann aber gleichzeitig auch, glaube ich, dass man finally Carmelo Anthony verschützen wird. Ja, ja. Aber bitte nicht Lonzo Ball, Mann. Hast du das mitgekriegt? Ich finde, der Vater von dem, der ist ja jetzt die ganze Zeit in der Presse, ne? Mein Sohn ist besser als Steph Curry, mein Sohn ist dies, mein Sohn ist das. Wenn der in New York spielen würde und der Vater in New York sein würde, ey, dann ist überhaupt gar keine Ruhe mehr. Ich will jeden außer den. Naja, scheißegal. Wahrscheinlich landen wir hinterher bei... Sag das nicht zu laut. Ja, wahrscheinlich landen wir hinterher eh bei Pick 9 und ziehen irgendjemanden. Aber wir sind jetzt schon im Off-Season-Podcast wieder. Ja, nee, du hast ja recht. The rant continued. Übrigens auch, sag mir, welcher Spieler am ehesten einen absolut ungerechtfertigten, viel zu hoch dotierten Vertrag bekommt. Also gut, Nurkic ist jetzt nicht Free Agent, aber jetzt einfach mal nach vorne geblickt. Dion Waiters. Beziehungsweise lass mich die nochmal umstellen, die Frage, weil das natürlich dumm ist, weil Nurkic nicht Free Agent ist. Welcher Spieler tut in Wahrheit seinem Team mehr weh, okay, wenn dass viele Leute es antizipieren? Okay, also wenn du sie so rumstellst, dann wäre Waiters natürlich die Frage, ob jetzt so ein kleiner Run, ob man seine Karriere bisher komplett einfach ausblendet und sich nur die letzten 3 Monate anguckt und sagt, diese 3 Monate sind mir irgendwie 80, 100 Millionen wert, da würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen hintermachen. Hättest du die Frage einfach so gestellt, wer wahnsinnig viel Geld kriegen wird, dem ich aber so viel, wahnsinnig viel Geld gar nicht mehr gegeben hätte, würde ich vielleicht sogar, Achtung, ketzerisch, vielleicht sogar Chris Paul sagen. Ich weiß nicht, ob ich Chris Paul... Ja, ich weiß nicht, ob ich Chris Paul... Was wird der jetzt verdienen? 5 Jahre, 150 Millionen? Easy. Gebe ich die dem? Nein. So, das meine ich. Nicht sportlich betrachtet, aber es werden 4 Teams ihm geben. Ja, selbstverständlich. Mike Conley, klopft. Genau, das meine ich halt. Letzte Saison lachen sich alle über Mike Conley kaputt und sagen, haha, was meinst du, wie dieser Vertrag in 3 Jahren aussieht? Ja, was meinst du, wie Chris Paul in 4 Jahren aussieht? Der fehlt ja jetzt schon die letzten beiden Jahre schon locker 20 bis 30 Spiele. Ja. Also, naja, aber Dion Waiters ist natürlich irgendwie die Galionsfigur, der einmal kurz heiß laufen im Vertragsjahr und dann richtig eincashen, glaube ich. Ja, und ich würde ihm echt nur ungern 10 Millionen pro Jahr geben und er wird wesentlich mehr verdienen. Das wüsste, ey, Cole Aldridge kriegt 10 Millionen, Mann. Das wusste das. Also 10 Millionen auf der linken Aber noch zwei Sätze, nachdem ich mich da ein bisschen verzettelt habe mit dieser Vertragsfrage. Was Nurkic betrifft, ich glaube, dass es einen echt großen Grund hat, für Denver da noch einen First-Rounder mit reinzupacken im Paket mit Plumlee. Ich glaube, dass diese hinter den Kulissen seine Behavior als Locker-Room-Cancer, würde ich jetzt das einfach mal ganz offen sagen, ist, glaube ich, recht groß. Und ich kann mir vorstellen, dass das über Dauer auch in Portland ein Problem sein wird. Ja, weil die ja sowieso mit Lillard und McCollum so zwei sehr entspannte Jungs schon ohnehin im Kader haben, ne? Die irgendwie sich nie öffentlich aufregen. Ja, also Playoff Race bleibt spannend. Ich würde mit dir gerne, ich meine, wir werden ja wahrscheinlich sowieso noch einen Pod machen zu den All-NBA-Teams und zu den Awards und so weiter und so fort, aber nehme ich mal an, wenn wir es denn schaffen, gucken wir mal. Ich würde aber gerne diese MVP-Frage, die jetzt irgendwie schon seit 4 Wochen lang fast jeden Tag überall auf den Tisch kommt, ganz kurz mal mit dir besprechen wollen, und zwar unter folgendem Thema. Und du weißt dann sofort, worauf ich hinaus will, aber... Die Antwort ist Harden. Ja, okay. Meine Antwort ist nämlich, je nachdem wie die letzten 10 Spiele laufen, vielleicht sogar eine andere. Denn ich finde, also diese Gretchenfrage immer, wonach wird denn der MVP immer bewertet? Und ich sehe es so. A, was passiert, wenn du diesen Spieler austauscht und in ein anderes Team steckst? Durchschnitt. So, okay. Ne? Nehmen wir mal an, ich sage jetzt einfach mal mein Beispiel und wen ich aktuell da ein Stückchen vorne sehe. Genau. Was passiert denn, wenn ich James Harden zu den San Antonio Spurs gebe? Jetzt mal das Spielsystem außen vor gelassen. Oder beziehungsweise kann man das bei Harden außen vor lassen? Weiß ich nicht. Und die zweite Frage ist, neben diesem Austausch, wie viel zählt denn die Defense? Ich finde, das wird so wenig betrachtet. Wenn jetzt jemand wie Kawhi Leonard wahrscheinlich oder vielleicht das dritte Mal in Folge zum Defensive Player of the Year gewählt wird und zusätzlich in der Offensive, in der MVP-Konversation stattfindet, ist es dann nicht automatisch so, wenn er vielleicht sogar den besten Record der Liga dann auch noch hat, dass er MVP sein müsste? Müsste so sein, hast du recht. Ich revidiere meine Antwort und krieche beschämt nach Hause. Nee. Weil ich auch letztens noch einen Artikel gelesen habe, dass das wirklich wieder so diese San Antonio Spurs-Narrative ist. Ich meine, wie viele Artikel gibt es über Golden State? So der Darling der gesamten NBA, die Marketing-Sau, die durchs Dorf getrieben wird, und San Antonio ist da halt einfach nicht sexy genug, und das zu Unrecht. Ich glaube, es ist absolut wahnsinnig, was er leistet. Ich habe mir mal die Usage Rate angeschaut, wie wirklich der Staffelstab über die Jahre von Duncan auf ihn übertragen worden ist, halt verkörpert in der Usage Rate, die dieses Jahr sehr, sehr viel höher gegangen ist. Es gab im Prinzip in all den Dynastien oder unterschiedlichen Dynasty-Teams von San Antonio niemand, der wirklich langfristig mal über 30% Usage Rate gehabt hat. Und das ist jetzt vor allem in der letzten Zeit bei San Antonio auf jeden Fall der Fall. In Kawhi, der das bravourös meistert. Sowohl was Efficiency betrifft, als auch eben dann die Clutch Plays. Man denkt da an den Block an Harden, der ihnen das Spiel gewonnen hat. Und das ist schon wirklich bemerkenswert. Und ich glaube, dass du da absolut recht hast. Die Defense muss damit rein. Es gab während der Saison so ein paar Rufe, ja, ist es denn wirklich so gut, weil sein On-Off Defensive Plus Minus halt nicht wirklich gut war. Da offiziell wurde da besser performt, wenn er auf der Bank saß, aber das ist, glaube ich, teilweise auch ein bisschen der mythologisch geschuldet. So, ich nehme einen Shortcut. Ja, ich finde... Sehr interessant. Also wenn man jetzt die Team-Performance anguckt, dann würde ich ja auch sagen, also es gibt gute Gründe für James Harden und es gibt auch sehr gute Gründe für Russell Westbrook. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen, aber lassen wir die doch mal One-on-One spielen. Einfach mal, also wenn das jetzt das Auswahlkriterium wäre, kann James Harden Kawhi Leonard in der Defense stoppen? Nein. Kann Russell Westbrook das? Nein. Würde James Harden gegen Kawhi Leonard in der Offense im One-on-One oder Russell Westbrook gut aussehen? Nein. Und ich meine, also das alleine zeigt für mich, dass er der bessere Spieler ist. Also so ein 40-Punkte-Triple-Double oder überhaupt die Triple-Doubles von Russell Westbrook, alles cool. Aber man hat das doch gesehen im Spiel San Antonio gegen Houston. Das ist auch schon wieder ein Weilchen her, aber da macht James Harden, glaube ich, irgendwie 30 Punkte in den ersten drei Vierteln und danach geht Kawhi Leonard zu Danny Green hin und sagt, Danny, ich übernehme jetzt für die letzten 12 Minuten. Da wirft er irgendwie nur noch 4 von 12 oder 4 von 13 oder so. Mhm. Er kann einfach 4 Positionen so gut verteidigen wie kein anderer. Und in der Offensive gibt es kaum jemanden, der ihn verteidigen kann. Also, weiß ich nicht, für mich stellt sich die Frage fast gar nicht im Moment, ehrlich gesagt. Und dazu kommt dann noch, sorry, letzter Satz, und dazu kommt dann noch, dass fast einzig und allein, wenn man über den Wert eines Spielers im Team spricht, fast einzig und allein durch ihn die San Antonio Spurs vielleicht sogar mit dem besten Racket der Liga da rausgehen werden. Ja, das stimmt. Also das, da hast du sicherlich einen Punkt gemacht. Man muss sich da auch nochmal das Team anschauen. Wenn man da jetzt noch eben Westbrook nennen möchte, ich muss zum Beispiel sagen, dass ich finde, dass der Kader von OKC wesentlich besser ist als der Kader von Houston. Wesentlich besser, meiner Ansicht nach. Insofern Schon vor der Trade Deadline? Also Taj ja, Gibson, also finde ich krass. Also, ich finde, dass Kanter zum Beispiel und dann generell das Team eigentlich besser aufgestellt ist als Houston. Also ich meine, klar, wir haben unseren 9-to-5-Favorite Trevor Ariza und Anderson spielt verhältnismäßig schwache Saison, Ryan Anderson. Mhm. Eric Gordon ballert natürlich unendlich Dreier, aber hat jetzt auch nur 40% aus dem Feld. Ist jetzt nicht unbedingt so großartig. Nene und Capella und Harrell irgendwie auf den großen Positionen ist jetzt auch nicht so unglaublich großartig. Also nee, du hast schon recht. Mich also, jetzt nicht so vom Hocker. Gerade die großen Positionen, ich würde auch sagen, dass Kanter, Steven Adams und Taj Gibson eine andere Nummer sind als der Frontcourt der Houston Rockets. Im Backcourt, ja, Oladipo ist auch irgendwie so ein großes Fragezeichen. Also da würde ich vielleicht sagen, Houston ist ein bisschen besser, aber ja, du hast schon recht. Also einfach zu sagen, das geht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen auf den Keks und das finde ich auch unfair den anderen Spielern gegenüber, dass immer gesagt wird, ja, Westbrook hat ja gar keinen. Deswegen hat er diese Hohen so. Ey, Moment mal, vor einem Jahr, ne, nicht mal, vor einem knappen Jahr sogar, hat man in den Playoffs gesagt gegen die Golden State Warriors, wie krass, Steven Adams kann 4 Positionen verteidigen, ist der nicht der beste defensive große Spieler der ganzen Welt und so. Und auf einmal sagt man, ja, Russell Westbrook hat ja gar keinen im Team. So, was los? Nur Scrubs, nur Scrubs. Also das finde ich auch ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Nein. Ja, aber das sind so ein bisschen diese einfachen Narrativen oder Shortcuts, die sich dann einschleichen halt auch, ne? Vielleicht meine Frage, was sind Matchups, die du super gerne sehen würdest? Also für mich ist es zum Beispiel Utah gegen die Clippers. Jo, das ist für mich Explosionspotenzial 10 out of 10 für die Clippers. Weil auch wenn Homecourt zum Beispiel gar nicht mal so eine große Rolle spielt, also ich glaube für die Clippers wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn man Fünfter ist und nach Utah gehen muss für die ersten beiden Spiele. Aber das sind Teams, die auch so ein bisschen unterschiedliche Fallrichtungen haben. Bei den Clippers sieht ziemlich mau aus und ich muss sagen, ein weiteres Playoff-Desaster und die Implosionsgefahr. Griffin Free Agent, Paul Free Agent ist sehr, sehr groß. Ja, sehe ich genauso. Also Utah gegen Clippers ist für mich unter beiden Conferences das beste Erstrunden-Matchup. Platz 2 würde ich sagen, wenn es so bleibt, wie es jetzt Stand heute ist, Sonntagmorgen, der 19.3., würde ich sagen, Boston gegen Miami wäre, glaube ich, ziemlich geil. Ich glaube, dass Isaiah Thomas gegen Goran Dragic ein super Matchup werden würde. Ich würde gerne sehen, wie Boston mit der Übermacht von Hassan Whiteside an den Brettern umgeht. Andererseits, wie Hassan Whiteside versucht, Al Horford zu verteidigen, dann Miami hat viele 3-and-D-Spieler, genauso wie Boston. Ich glaube, das könnte auch eine ziemlich geile Serie werden. 2 coole junge Coaches, also das würde ich mir auch gerne angucken. Cleveland gegen Milwaukee, also ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt es wird ohnehin teilweise zu viel meiner Ansicht nach über Stars gesprochen, aber ich mache es in dem Fall trotzdem. Eine Postseason mit dem Greek Freak ist auf jeden Fall nochmal um einiges mehr wert als ohne. Insofern ihn gerade gegen LeBron zu sehen, also da finde ich schon super, super spannend. Und Dele Vadova gegen Kyrie Irving. Alte Stimmt. Teammates, aber ich glaube, Dele Ei, ei, ei. Vadova würde Kyrie so richtig hart auf die Eier gehen. Ja, das stimmt. Jason Kidd macht übrigens auch echt einen guten Job, muss ich sagen. Ja. Thon Maker in die Starting Five geholt, dass du weiterhin auf junge Spieler setzt, die ausbildest, hat nicht Dele Vadova als Starter gehalten, sondern hat Brockton eingesetzt. Potentially Rookie of the Year, was ja auch nochmal ein absolutes Shitfest ist im Prinzip, ja, diese Frage. Ja, also da können wir vielleicht auch nochmal einen Satz drüber verlieren. Das ist ja, also wen würdest du... Rookie of the Year, Brockton. Erster Rookie of the Year, für der in der zweiten Runde gedraftet worden ist. Und mit unter 10 Punkten. Ich sag Jaylen Brown wird's. Oh je, oh je. Ja, ich weiß. Also, ja doch, ich glaube schon. Ich glaube Jaylen Brown... Ey, ohne Scheiß, Hernan Gomez legt Double-Doubles auf. Das wäre zwar die Ultra-Frechheit, aber vielleicht kommt er sogar ins All-Rookie-First-Team, wer weiß. Dafür hat er zu wenig gespielt, glaube ich. Also ist schon impressive, ich muss sagen, echt echt gut, auch vor allem super effizient. Also der Knicks Hernan Gomez, nicht der Denver Hernan Gomez, Juancho und ja. Willy. Ne? Ja. Juancho auch übrigens Rookie of the Year in Sachen Name, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, aber also, Joel Embiid, einigen wir uns beide drauf, 31 Spiele dürfen niemals reichen, oder? Ja, ich glaube, das haben wir aber letztes Mal schon erwähnt mit Dennis von den Go-To-Guys. Stimmt. Ich fände es jetzt gar nicht mal so schlimm. Doch. Ja, das ist schon ziemlich wenig. Da hast du schon recht. Aber was machst du dann? Jaylen Brown average 6,5 Punkte, mein Freund. In 16 Minuten. Ja, aber herzlichen Glückwunsch. Ey. 6,5 Punkte. Ja, ja. Ja, es ist echt eine Schande dieses Jahr, das stimmt. Ja, egal, ist ja auch nicht der... dafür, dass es beim Rookie of the Year gar keine Competition gibt, bei dem, was wir gerade aufgezählt haben, beim MVP gibt es dafür umso mehr. Also das wird, glaube ich, ganz spannend. Kleine Frage von mir noch, was ich noch hätte und was ich immer interessant finde. Nenn mir ein Team aus beiden Conferences, was am ehesten ein Upset hat. Sprich, muss platziniert sein, oh mein Gott. Muss auf Platz 5 bis 8 sein. Toronto, wie immer. Die sind Vierter. Ach so, scheiße. Also, dass sie verlieren, meinst du, oder? Dass sie ja. das gewinnen. Dann würde Atlanta gewinnen. Ja. Sehe ich nicht als... ja. Ach so, du meinst ein, ja, ach so, ja, genau, ja, und dann die Clippers. Ich glaube, Utah ist da echt, vielleicht sogar an manchen Tagen echt stärker. Beziehungsweise, auch. Wenn die beiden noch switchen würden. Ja. Und Memphis ist da immer für ein Upset gut, Mann. Also vielleicht nicht gegen die Golden State Warriors, aber Memphis sind einfach, ich stehe auf diese Truppe nach wie vor. Die schlimmsten Verträge der ganzen Liga für die Zukunft, aber irgendwie... Chandler Parsons out für die Saison. Meniskus wieder kaputt. Das ist krass. Das ist so krass, der Typ ist dann. Wie kannst du ihnen denn so einen Vertrag geben? Die haben 92 Millionen Euro für seinen Instagram-Kanal bezahlt. Aber schön Frauen. Influencer. Influencer-Marketing. Scheiße. Genau, das wird doch jetzt von Hedgefund-Leuten gemacht, Memphis. Ich denke, die haben da ganz analytisch sich hingesetzt und gesagt, Leute, in der Zielgruppe weiblich 14 bis 20 müssen wir halt einfach stärker werden. Ja. Dann haben sie gesagt, okay, Chandler Parsons. Timberlake als Co-Owner ist da rausgewachsen aus der Zielgruppe, wir brauchen Chandler Parsons. Zu alt. Ja, das ist also jetzt mal ohne Scheiß, Mann, was da an Verträgen auf der Uhr steht für die nächsten Jahre, ist echt nicht normal, ne? Ja, das Problem ist halt, du kannst deinem Point Guard halt nicht irgendwie Snapchat anvertrauen. Ne? Also ich meine, Chandler Parsons kann halt Instagram für Memphis machen, nebenher noch. Ja. In so einem Boot, aber also ich glaube nicht, dass er wirklich so Social Media affin ist, dass du das verteilen kannst. Nee. Wie sehr von einer Skala auf 1 bis 300 würdest du dich freuen, wenn Tony Allen, der in diesem Jahr Free Agent wird, zu Dallas kommt? Und Nerlens Noel, schon eine 250. Die Frage ist halt, für welchen Preis? Ja, so, weiß nicht. Also natürlich nicht overpay. So, nicht so, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, sondern einfach nur so, dass du dich am Grindfather in deinem eigenen Trikot erfreuen kannst. Interessant finde ich zum Beispiel auch, wenn du halt kurzfristige Verträge gibst. So, was wäre denn mit 2 für 24? Ja. Weißt wird du? Wird er aber wahrscheinlich nicht machen. Ja, der will 4. Ja, ich wollte gerade sagen, die gehen alle auf mindestens 3, eher 4 oder 3 plus Player Option oder so. Ja. Ja, dann wird er für ein anderes Spiel die Schnürsenkel schnüren. Ich glaube, dass die Sibo nicht mehr verlängern werden und dass Tony Allen weiter dort spielt. Ja. Das ich möchte so den Grindfather auf jeden Fall noch ein bisschen in der Liga sehen. Das wäre echt schade. Yes. Und ich möchte Jokic in den Playoffs sehen. Jokic und Giannis. Insofern Denver und Milwaukee, seht so, dass ihr euch qualifiziert. Ey, ich hätte so ein Über-Fantasy-Team, Phil, wenn ich dir Jokic nicht gegeben hätte, ne? Ohne Scheiß. Ich hätte Jokic, Harden, Isaiah Thomas und Blake Griffin. Und jetzt ja, habe ich quasi, weil Capella, den ich damals von dir gekriegt habe für Jokic, damals, jetzt steht da quasi Jalil Okafor bei mir auf dem Feld. Es ist ein einziges Trauerspiel. Ja, you win some, you lose some. Ich hatte zum Beispiel auch für Kevin Love getradet und einen Tag später hat er sich verletzt. Aber natürlich kommt er jetzt gerade wieder diese Woche, wo die Playoffs nächste Woche anfangen. Das stimmt. Ja, ich glaube, das war's für diese Woche, oder? Ja, hat Spaß gemacht. War gut. Ich auch. Endlich mal wieder. So, was machst du noch mit deinem Sonntagabend? Auskatern. Ich gehe jetzt zu so einem japanischen Laden und kaufe mir da verschiedene Sachen, die ich nicht brauche. Sehr gut. Das ist der beste Plan für einen richtigen Sonntag. Ich gehe jetzt in irgendeinen Laden und kaufe mir irgendwas, was ich nicht brauche. Treat yourself. Hashtag ja. Treat your body like a temple. Ja, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, setz mich da ein bisschen auf irgendein Gerät, blockiere das für eine halbe Stunde und gehe dann in die Sauna. Hört sich gut an. Ne? Hör dir nochmal unseren Podcast an. Ja, das mache ich. Sehr gut. Narzisst wie ich bin, höre ich mir den paar meinen eigenen natürlich, Podcast nochmal. Alles klar. Phil, also, Jungs. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis in ein paar Danke. Tagen. Und euch genauso. Vielen Dank für eure Patience, liebe Hörer. Ihr seid die Besten. Ich weiß, mit uns ist es nicht immer leicht, aber ich glaube, heute haben wir euch ein bisschen entertainen können. Also, stay tuned. Ja, from downtown. Reingehauen.